In Zusammenhang damit, dass die USA unter umfangreichem Einsatz ihrer nuklearen strategischen Vermögen die militärische Drohung gegen die TVJK verstärken, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVJK am 3. August die Frage des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Zurzeit reden die USA von den militärischen Maßnahmen gegen den gelungenen zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 von Nordkorea, setzen ihre strategischen Hightech-Waffen in großen Mengen auf der koreanischen Halbinsel ein und haben vor, ein militärisches Risiko einzugehen. Nach der Raketenschussübung gegen die TVJK, die sie mit den südkoreanischen Marionetten abhielten, erschienen zwei strategische US-Atombomber P-1B im Luftraum über der koreanischen Halbinsel und führten 10 Stunden lang eine Übung für den Bombenangriff durch. Außerdem wurde ein Raketenabfangtest vorgenommen, bei dem der Angriff der ballistischen Raketen der TVJK angenommen wurde. Es wurde auch beschlossen, die Abschussrampen von THAAD zusätzlich zu stationieren. Der Chef des US-Gesamthauptstabes und der Befehlshaber der US-Streitkräfte im Pazifik berieten mit den südkoreanischen Militärs über den Plan für die militärischen Gegenmaßnahmen. Danach behaupteten sie ganz offen, dass sie ihre strategischen Hightech-Waffen in der Umgebung der koreanischen Halbinsel intensiv stationieren werden und offenbarten dabei die Absicht zum militärischen Angriff gegen die TVJK. Wir haben den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 durchgeführt, um den USA, die ohne Vernunft dumme Worte fallen lassen und uns mit militärischem Druck und extremen Sanktionen bedrohen, ernste Warnung zu schicken. Wenn sich die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin mit ihren Waffen groß tun, so haben sie wahrscheinlich immer noch nicht begriffen, dass ihr Gegner eine starke Atommacht ist, die das Aggressionsland, die USA, völlig vernichten kann. Die militärischen Drohungen der USA können uns, die TVJK, nicht einschüchtern, werden im Gegenteil die Armee und Bevölkerung der Republik im Willen zur Vernichtung der Feinde stärken. Wenn die Amerikaner trotz der wiederholten Warnungen der TVJK mit ihren ekelerregenden Visagen auf dem koreanischen Boden erscheinen und weiterhin mit atomaren Knüppeln dummes Spiel machen werden, werden sie richtig erleben, wie ihnen die nuklearen strategischen Kampfmittel der TVJK, die bis heute gezeigt wurden, schmecken werden.